ganzen Welt ist schön. Wenn die Berge golden leuchten, schimmern Firnen und die Höhen. Auf diesem schönen Fleckchen Erde bist du glücklich wie noch nie. Und du singst aus vollem Herzen der Berge schönste Melodie. Wir grüßen dich, du schönes Land der Berge. Die Sehnsucht bleibt, ob nah bis oder ferne. Dich werde ich nie im Leben nie vergessen. Drum singe ich auf Freude dein Lied. Heimatmelodie, die Nachrichten. Es ist 1 Uhr. Im Studio Thomas Bliss.